1. Der Herbefeil Jeremiah, Zampalus des Königs von Juda hinabzugehen und dort die Folgen Botschaft zu verkünden. 2. Ersollte den König, der auf dem Thron David sitzt, so sein Diener und das Volk Orphiden, auf das Wort des Herrn zu hören, wenn sie durch dies Tor eintreten. 3. Der Herr verlangt, das Recht und Gerechtigkeit gut werden, den, in dem man die beraubten vor unterdrücken schützten fremde, weisen soe witwen weder misshandelt noch unschuldiges blut vergießt. 4. Wenn dies gebot konsequent befolgt werden weiterhin koniger aus der Linie Davids mit wagen und ferden durch die Tor Diocese Palast einziehen. 5. Sultan sie jedoch nicht auf dies Wort horen, schwert der Herr bei sich selbst, das dieser Palast an Widerruflich zu einer Ruin werden Word. 6. Den Obwohl der Palast für Gott so wertvoll wie die Region Gilead oder der Libanon ist, Word in ein unbewohnbar Wust verwandeln. 7. Gott Word zerstöre mit ihren Waffen vorbereiten, die kostbaren Zedenbuchen des Palasts fallen und sie anschließend ins Feuer werfen werden. 8. Wir nationen werden und der zerstörten Stadt vorbeisehen und sich gegenseitig fragen, warum der Herr so hart mit dieser bedeutenden Stadt verfahren ist. 9. Die Antwort wird lauten, dass sie den Bund mit ihrem Gott verlassen haben, im Stadt dessen fremde Götter anzubieten und ihnen zu dienen. 10. Man soll nicht den Verstorbenen trauen, sondern vielmehr den Genigen weinen, der in die Verbannung gehen müssen sein Heimat nie wiedersehen wird. 11. Dies besiegt sich auf Shalom, den Sohn Josias, der seinem Vater als König nachfolgten nun diesen Ort für immer verlassen hat. 12. A Worden dem Ort sterben, und den Mann in Gefangen weggefolgt hat, one Gemmels wieder in sein eigenes Land zurückzukehren. 13. Wieher demgenigen, der seinen Palast durch ungerechte Keepboard und sein Mitmenschen one Bezahlung für sich arbeiten last, in dem für ihnen den Lohn vorent holt. 14. A plant gross sujit hauser mit way 10 Roman, last gross fenster einbauen, verwendet edel zedenholz und versiert als mit kostbaren farben. 15. Glaubst du wirklich ein besserer König zu sein, ne weil du dich im bor mit zedenholz u betreffen willst? Dein vater Joja handelte gerecht und die schalbor sein leben erfolgreich. 16. Weil sich für director der armen und unterdrückten einsetz, Jing es im Gut, genor das bedutet es Lord dem Herrn, in wirklich zu kennen. 17. Im Gegensatz dazu sind den Organ nur auf Personlichen Guin, das vergießen unschuldigen Blut soe auf Unterdrucken und Erpressung gerichtet. 18. Die Schalb Word über Jojakim, den Sohn Josias, verkündet, das niemand im Intrauen Word, weder als Bruder noch als Angesiener Herrscher. 19. The word why ein Esel begraben werden, in dem man seinen Leichnam in Fasch fortschleift und in Wheat vor den Toren Jerusalems liegen last. 20. Steg auf die Berger und Schrei Lort, den Aldein verbundeten, auf die du dich verlassenest, sind nun wohlstandig vernichtet werden. 21. Gott hat bereits in Zeiten deines Wohlstands zu dir gesprochen, doch du hast dich geweigert zu zuhören, was schon sieht deiner Jugend dein verholten Pragt. 22. Dursten Wind word den Anführer fortwien, und den verbundeten werden in die Gefangenschaft ziehen, so dass du wegen deiner Bosheit beschamt dastehen wirst. 23. Du, die du im Luxus der Zedenhauser wohnst, wirst vor Schmerz stonen, wenn dich das Lied wie Geburtswehen plötzlich überfällt. 24. So war ich lebe, sprich der Herr, selbst wenn König Chonja ein Siegelring und meine rechten Hand wear, word ich in denik wegreisen. 25. Ich word dich in die Hand der übergeben, die dich toten wollen und unter die Gewalt von Nebuchadnezzar und den Chalden bringen. 26. Du und dein Mutter wordet in ein fremdes Land verbent werden, in dem er nicht geboren wordet, und dort wordet er bait sterben. 27. In das Land, nach dem er juch so sesent, wordet er unter keenen umstanden Gemmels wieder zurückkehren konnen. 28. Ist dieser. Chonjeret were ein wertloses, zerbrokenes Jefas, das niemand mehr haben will? Warum sonst werden und sein kinder in ein unbekanntes Land verstessen? 29. O Land, Land, Land, hör aufmerksam auf das Wort, das der Herr und dich rich tät. 30. Der Herr ordneten, diesen Mann als Kinderlos zu registrieren, das keinem seiner Nachkommen gelingen wird, jemals wieder auf dem Thron Davids über Juda zu herrschen.